Abschnitt 17 aus Haman, die Geschichte eines Werwolfs von Theodor Lessing. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Erster Teil: Das Geständnis. Nachdem man die Wirtinnen und Hausbewohner des Haman vernommen, eine Fülle von Zeugen verhört, vor allem aber unter den in Hamans Wohnung aufgefundenen oder in seinem Bekanntenkreis beschlagnahmten oder auch von diesem freiwillig herbeigebrachten Kleidern und Wäschestücken mehrere hundert Asservate zusammengebracht hatte, die im Kriminalpräsidium ausgestellt und von den Angehörigen vermisster Personen besichtigt, als Eigentum verschwundener Knaben und Jünglinge erkannt worden waren, da waren die Belastungsmerkmale so gehäuft, dass man sicher war, in Haman den gesuchten Massenmörder eingefangen zu haben. Aber dennoch vermochte man in keinem einzigen Falle, ihm eine Tat einwandfrei zu beweisen. Dass die Kleider und Eigentumsstücke so vieler vermisster Personen in seiner Umgebung gefunden wurden oder durch seine Hände gegangen waren, erklärte er mit seinem Tausch- und Ramschhandel, gab auch zu, die meisten Verschwundenen gekannt und mit ihnen geschlechtlich verkehrt zu haben, behauptete aber von ihrem Verbleib nichts zu wissen und gab für die Blutspuren in Wäsche, Betten und Kleidern harmlose Erklärungen, ja, verstand es, mit eherner Geschicklichkeit sich durch alle Torturen des Inquisitionsverfahrens hindurchzuwinden. Wieder musste ein Zufall die volle Überführung ermöglichen. Unter den von Haman Getöteten befand sich ein junger Mann namens Robert Witzel, dessen Eltern seit nahezu einem Jahr 17-mal das Polizeipräsidium nach dem verschwundenen Sohn bestürmt hatten. Klammer auf, zwischen der ersten Anzeige, die diese Familie gegen Haman erstattete, bis zu dessen Verhaftung geschahen noch 5 Morde, Klammer zu. Als die ersten Schädel im Lustgarten des Königsschlosses angespült wurden, ließ ein Ingenieur der Excelsior, in welcher der Vater des Witzel als Werkmeister arbeitet, diesen Vater kommen, um ihn nach der Lebensweise des Verschwundenen zu befragen. Und dieser Ingenieur Heinrich Meldau, der sich aus Liebhaberei gern mit sexualpathologischen Fragen beschäftigte, veranlasste auch den Vater, die Schädelfunde zu besichtigen, um etwa den Schädel des Sohnes, der ein sogenanntes Sägegebiss hatte, daraus zu ermitteln. Man wusste von dem Vermissten nur, dass er am letzten Abend vor seinem Verschwinden einen Zirkus besuchte. Daher die Polizei angenommen hatte, dass der Junge abenteuerlustig mit dem Zirkus auf- und davongegangen sei. Es bestand aber bei den Eltern dauernd der Verdacht, dass der nächste Freund ihres verschwundenen Sohnes, ein 14-jähriger, überaus früh entwickelter Jüngling namens Fritz Karlmeier, sehr kräftig, mit auffallend hübschem Mädchengesicht, ein verstockter und verschlagener Bursche, von dem Zirkusbesuch etwas wissen müsse, was er aus Angst oder Scham vorenthielt. Nachdem alles Einreden aus dem jungen Karlmeier nichts herausgebracht hatte, machte der Vater noch einen letzten Versuch, als der trotzige Junge von dem älteren Bruder des Entschwundenen ein Fahrrad entleihen wollte, um zu dringlichem Geschäft über Land zu fahren. Es wurde ihm direkt gesagt, du bekommst das Rad nur dann, wenn du sagst, mit wem Robert am 26. April im Zirkus gewesen ist. Nun endlich kam die Antwort. Es war ein Kriminalbeamter vom Bahnhof. Der Junge hatte ehern geschwiegen, weil auch er selber von Haman angesprochen, geschlechtlich missbraucht und später sogar an homosexuelle Herren der Gesellschaft verkuppelt worden war. So war denn nun zu dem Schädelfund das zweite Indizium hinzugekommen, und das dritte war da, als auch Kleidungsstücke des Vermissten unter Hamans Sachen gefunden wurden. Dennoch wollte Haman sich zu keinem Geständnis bequemen. Da aber geschah Folgendes: Die Eltern Witzel sitzen wartend, zusammen mit dem jungen Karl Meyer vor einer Türe im Polizeivorsteheramt, um noch einmal ihre Vermutungen dem Polizeikommissar Reetz vorzutragen. Plötzlich geht an ihnen eine kleine, spitzmausige Frauensperson mit einem jungen, etwa 18-jährigen Mann vorüber, und die Mutter, erschrocken nach dem Arm des Vaters greifend, ruft: »Der junge Mann trägt den Rock unseres Robert!« Die Frauensperson und der Jüngling verschwinden, als sie merken, dass man auf sie aufmerksam ist, aber die Eltern eilen mit einem Kriminalbeamten hinterher, holen sie ein und fragen nach der Herkunft der Kleider. Statt einer Antwort fragt der junge Mann zurück: »Heißen Sie etwa Witzel?« Eine Ausweiskarte auf diesen Namen hat in der zu seinem Rock zugehörigen Hose gesteckt. Der Anzug kam von Hamann. Die Frauensperson ist die Engel, die Wirtin Hamanns, die sich zufällig gerade auf dem Präsidium nach Hamanns Militärrente erkundigen wollte. Die sämtlichen Indizien wurden nun sofort dem Hamann vor Augen gestellt. Die Eltern, der Schädel, die Kleidungsstücke, der junge Karl Meyer, die wiedererkannten Kleider, in denen der an Hamann zurückgegebene und von ihm vernichtete Personalausweis gesteckt hat. Und da nun der Tatbestand von so viel Seiten belichtet ist, gibt er zum ersten Mal, auf Zureden seiner Schwester, die Möglichkeit zu, in Geschlechtstollwut junge Leute gewürgt, gebissen und erdrosselt zu haben. Von nun an setzte jene Befragungsmarter ein, die der modernen Strafrechtspflege so wenig ferne steht wie der mittelalterlichen, indem man durch unaufhörliche Verhöre, Entziehen des Schlafes, Schwächung des Organismus durch Abführmittel oder durch eine strenge Therapie auch den zähesten und verstocktesten so mürbe machen kann, dass er schließlich zusammenbricht, wonach man dann ihm Erleichterung, Stärkung, Zuspruch, Ermutigung zuteil werden lässt, im selben Maße, als er sein Gewissen entlastet. Nach 7 Tagen brach Hamann, nachdem er abwechselnd in Tobsucht oder in Weinkrampf verfallen war, endlich verstumpft zusammen und bat, dass man den Pastor Hadeland, der ihn eingesegnet hatte, herbeiholen möge, damit er diesem eine Beichte mache. Der Geistliche aber konnte in Hinsicht auf seine Amtsschweigepflicht solche Beichte nicht annehmen, und so bequemte sich Hamann schließlich dazu, dem Kriminalkommissar und dem Untersuchungsrichter Schritt für Schritt immer weitere Taten einzugestehen. Doch blieb er dabei, dass die im Flusse gefundenen Schädel nicht die seiner Opfer sein könnten, weil er stets seine Schädel ganz klein geschlagen habe. Dagegen führte er die Beamten und den Gerichtsarzt zu Stellen des Georgengartens bei Herrenhausen, wo er Leichenteile ins Gebüsch geworfen und Knochen in einen Teich versenkt hatte, zeigte dort auch das Skelett eines jungen Mannes von 16 Jahren, dessen Gelenkflächen noch fettig und schlüpfrig waren, so dass es als Überrest des letzten Opfers, des am 15. Juni getöteten Erich de Vries, anerkannt werden konnte. Von nun an meldeten sich immer neue Personen, welche Kleidungsstücke oder Fleisch von Hamann, Grans, der Engel oder der Wegehenkel bezogen hatten, und so konnten immer weitere Mordtaten, die noch uneingestanden waren, dem Mörder sehr wahrscheinlich gemacht werden, bis er gar nicht mehr versuchte zu leugnen, sondern seine gewöhnliche Redensart gebrauchte: »Schreiben Sie man dazu.« Von nun an veränderte sich auch sein Wesen. Der zu Anfang bei all seiner Geschwätzigkeit voller Verhaltungen, Retentionen sitzende dumpfe Mensch schloss gleichsam Klappe nach Klappe seines Gemütes auf, begann zutunlich, kindlich, ganz aufgetan zu werden, und nur, wenn die Eltern der Gemordeten vor ihm standen oder sonst etwas Bedrohliches vor ihm aufstieg, oder die Rede kam auf das unmittelbare Durchbeißen der Kehle oder den dunklen Fleischverkauf, so vereisten sofort wieder die kleinen, giftigen Lichter, und dummtrotzig, wie maulend oder schmollend, zog er sich wieder in sich zurück. Im Allgemeinen aber hatte jedermann das Gefühl, dass dieser Mensch sich wie erlöst fühlte, weil er über die Dunkelheiten und die große Angst seines wirren Trieblebens nun endlich sprechen durfte. Ja, es kam etwas wie kindliches Sich-Aufspielen in seine Berichte, wenn er erzählte, wie er durch so lange Jahre die Menschheit, über die er stets böse sprach, zu täuschen verstanden habe. Bis zum 16. August 1924 hielt man ihn im Gerichtsgefängnis. Dann kam er zur Untersuchung seines Geisteszustandes in die Provinzialheil- und Pflegeanstalt nach Göttingen. Die Untersuchung durch den Geheimrat Professor Schulze wurde abgeschlossen am 25. September 1924. Er kam dann ins Gerichtsgefängnis zurück, um auch dort noch längere Zeit beobachtet zu werden. Am 4. Dezember begann die Verhandlung vor dem Schwurgericht in Hannover. Die Akten umfassten 60 Bände. Auf die aus Hamann herausgenötigten Angaben hin war inzwischen auch Hans Grahns am 8. Juli verhaftet worden. Die beiden hatten einige Male Gelegenheit, sich vor der Verhandlung zu sehen, wobei Hamann beunruhigt, Grahns dagegen ruhig, ablehnend und sehr kalt erschien. Grahns wurde beschuldigt, nicht nur um die Morde des anderen gewusst zu haben, sondern in mindestens zwei Fällen ihm die Opfer zugeführt oder zu ihrer Tötung suggestiv angetrieben zu haben, weil er die Kleider der Gemordeten für sich selber begehrte. Ende von Abschnitt 17. Gelesen von Klaus Missfeld.